sagte so, ah, ich weiß nicht, der sieht eigentlich zu sexy aus, womit er durchaus recht hat. Ich weiß nicht, ob er zu sexy ist. Ich finde, er hat genau den richtigen Amount of Sexiness. 100%. Und das mag ich an dem Film. Liebes Publikum, vollkommen egal, was Johannes in den nächsten 60 Minuten sagen wird. Wir reden heute über die beste Rom-Com, die jemals das Licht der Welt erblickt hat. Das möchte ich nur vorwegschicken. Hallo Johannes, herzlich willkommen zum Muss-man-sehen-Podcast, liebes hallo Publikum. Hallo, hast du irgendwas, ich habe jetzt gar nicht mitbekommen, gerade ist von Toilette gekommen. Was? Four Weddings and a Funeral aus dem Jahr 1994. Was für ein Scheißfilm. Vier Hochzeiten, ein Todesfall, Regie Mike Newell, Drehbuch, der von uns sehr geschätzte Richard Curtis. Nein, ich muss natürlich dazu sagen, ich liebe diesen Film genauso wie Plor. Wir werden nicht streiten. Wir werden nicht streiten. Wir werden einfach beide diesen Film einfach anschmachten und uns freuen. Aber wir können tatsächlich versuchen, so ein bisschen herauszufinden, ja? Was macht diesen Film so besonders? Also warum ist dieser Film so unglaublich? Und du kannst mir auch gleich widersprechen, aber ja, ich finde, er kommt aus einer Zeit, in der die Amerikaner unglaublich viele romantische Komödien gedreht haben. Und dann kommt so ein britischer Film von einem Drehbuchautoren, der groß ist, der viel gemacht hat, ja, schon, aber von einem Regisseur, der vorher nicht viel gemacht hat, von DarstellerInnen, die vorher nicht so groß bekannt waren. Es waren auch Bekannte dabei, aber Hugh Grant war am Anfang seiner Karriere. Ja. Und dieser Film zeigt den Amerikanern einfach mal, ey, Leute, ihr habt jetzt ganz viele Meg Ryan und Tom Hanks Filme gemacht. Das waren keine guten Romcoms. So sieht eine gute Romcom aus. Und wischt einfach mal mit allem, was davor an Sleepless in Seattle und so weiter aus Amerika kam, den Boden auf. Wie schafft er das? Na, er nimmt einfach Rich Kids und zeigt sie bei Hochzeiten, die einfach keiner sich leisten kann. Rich Kids, die offensichtlich keine Arbeit haben, die alle sehr weiß sind, ja, sehr wohlhabend, die sehr, das aber auch durchaus thematisieren. Ja, dass sie sehr weiß sind, thematisieren sie nicht ausreichend, habe ich das Gefühl. Es gibt eine einzige Szene, das muss ich gleich am Anfang mal sagen, was wirklich hart ist. Eine einzige Szene, wo ein Schwarzer drin ist, der so reingeflanscht wird, ja, als hätten sie im Schnitt gemerkt, der ist ganz schön weiß, der Film. Wir machen mal noch einen Token-Schwarzen rein, der keine Sprechrolle hat, sondern einfach nur da steht, ja, auf einer Party oder sowas. Na, auf einer Beerdigung. Ach, auf der Beerdigung, auf genau. Auf der Beerdigung von Gareth sehen wir den einzigen Schwarzen, aber wo dann auch vielleicht ein bisschen, also zur Ehrenrettung des Films, ja, jetzt zwei, drei Sachen, wo dann vielleicht auch ein bisschen erzählt wird, okay, das Umfeld, in dem sich Gareth und Matthew bewegen, ist offensichtlich deutlich diverser als das Umfeld, in dem sich die weil anderen in diesem Freundeskreis. Ist? Ja. Nein. Und um das noch dazu zu sagen, weil wir diskutieren so oft über Diversity in Filmen, wir haben hier immerhin einen Tauben, der von einem Tauben gespielt wird. Ich bin beeindruckt, wirklich. Für diese Zeit, wann ist das, 94? 94. Es ist groß. Ich hab mich so gefreut. Auch wenn hier wieder so tokenmäßig mit der Sprache umgegangen wird. Keiner versteht's, deswegen kann er über alle lästern und so weiter. Aber trotzdem, es ist ein wirklich tauber Schauspieler. Ich bin so sehr froh drum. Ja, großartig. Und wir haben ein homosexuelles Paar, über das keinen großen Aufriss gemacht wird. Wahnsinn. Das ist einfach Teil des Freundeskreises. Und es wird überhaupt nicht problematisiert und dramatisiert, sondern es ist einfach so, dass die größte Problematisierung findet statt, wenn sie auf der einen Hochzeit sind und dieser Priester dann versucht, den einen Typen zu bekehren und ihm zuredet. Aber das ist ja witzig. Ja, das ist witzig, genau. Deswegen, ja, dieser Film ist über Rich Kids, ja, dieser Film ist über weiße Rich Kids, aber er hat auch ein bisschen Diversity im Gepäck. Ja, aber ich habe auch mir einen kleinen Podcast angehört, wo über die homosexuelle Figuren durchaus auch kritisch geredet wird. Das ist ja auch der Token-Schwule, der sterben muss, ne? Stimmt, ja. Auch ein bisschen blöde. Kann man ein bisschen blöd finden. Ist, also zumindest, wenn es gehäuft vorkommt. Ne? Man kann mal einen Film machen, wo ein schwuler Mensch stirbt. Aber dass das so Token-Schwule waren, die immer sterben mussten in diesen Filmen, ist es dann doch irgendwann sehr tiring und man denkt sich, ich kann es nicht mehr total sehen. Total. Und das haben sie auch mit Schwarzen gemacht. Also Hollywood hat das vor allem sehr gerne mit Schwarzen gemacht. Wenn du ein Schwarzer in einem Horrorfilm bist, ist klar, du bist das erste oder zweite Opfer. Sorry. Ja, geht nicht anders. Ja, aber kommen wir mal zu dem Film allgemein. Es geht tatsächlich um die titelgebenden vier Hochzeiten, ein Todesfall, die einen Freundeskreis besucht, und zwar der Freundeskreis von Charles, der von Hugh Grant gespielt wird. Ja. Die sind auf all diesen Hochzeiten Hochzeiten, weil es halt Freunde und Freundinnen von ihnen sind, die da heiraten. Mhm. Und im Mittelpunkt steht vor allem eine sich entwickelnde Romanze zwischen Charles und Carrie, die eine Amerikanerin, die er auf der ersten Hochzeit kennenlernt und der er dann immer wieder auf diesen Hochzeiten begegnet. Und es wird erzählt, wie sie sich halt so von Hochzeit zu Hochzeit vorkämpfen. Und es ist natürlich ein klassischer Kriegen sie sich oder kriegen sie sich nicht Plot, der aber meiner Meinung nach doch einige Sachen origineller macht als viele dieser amerikanischen Komödien. Zum Beispiel ganz banal, in dem Sex eine große Rolle spielt. Ja, ich find's, vor der Romanze steht der verdammte Sex. Es ist ja auch 1994 einer der ersten Filme überhaupt, die sowas aus der Romantik auch ins Sexuelle überhaupt zieht. Also wo man sagt, man hat einen befreiten Sex, ohne dass das wirklich romantisch sein muss, aber kann. Ja, und wo es ja auch lange so dann so mit diesem Gedanken spielt, wie viel Romantik ist da drin? Wir wissen von Charles, dass er definitiv in Carrie verliebt ist. Mhm. Wir wissen aber lange nicht, wie Carrie zu ihm steht und wie Carrie in ihn verliebt ist. Wir wissen, dass sie ihn schnuckelig findet und Spaß daran hat, ihn flachzulegen. Aber wir wissen nicht, in welche Richtung sich diese Romanze entwickeln wird. Ja. Aber es ist eben nicht nur diese Romanze zwischen Charles und Carrie, die diesen Film stark macht, sondern dieser Freundeskreis, den wir da haben, der halt auf diesen ganzen Hochzeiten ist und jede einzelne Person in diesem Freundeskreis ist unfassbar sympathisch und lebensecht, ne? Ja, natürlich haben wir so ein paar Klischees vereint, aber keine dieser Figuren ist nur das Klischee, sondern jede Figur bricht dieses Klischee auf und wird sympathisch. Zum Beispiel wie, darüber werden wir bestimmt sehr viel reden, Fiona. Die kalte, arrogante, schnöselige, reiche, die so viel Charakter kriegt und so viel Tiefe kriegt und so viel Substanz, dass sich so ein eigenes Meme entwickelt hat, dass es dieses Team Fiona gibt. Die Leute, die hoffen und die sagen, der Film geht falsch aus. Eigentlich sollte Charles mit Fiona am Ende zusammenkommen, die seit Beginn ihrer Freundschaft in ihn verliebt war. Ja, es tut so weh, es ist so traurig. Und ich weiß nicht genau, warum der Film das unbedingt macht, weil es gibt so viele Frauen, ich weiß nicht, 4 oder 5 Frauen, die nach und nach sagen, entweder bin ich ihm verliebt in ihn oder ich war sehr lange sehr dolle verliebt in ihn. Ich finde es vielleicht ein bisschen too much, muss ich sagen. Ja. Sie haben ja tatsächlich, Charles sollte ja, also es gab tatsächlich Bedenken gegen Hugh Grant für diese Rolle. Weil Hugh Grant so attraktiv ist. Vor allem Richard Curtis, unser Drehbuchautor, sagte so, ich weiß nicht, der sieht eigentlich zu sexy aus, womit er durchaus recht hat. Ich weiß nicht, ob er zu sexy ist. Ich finde, er hat genau den richtigen Amount of Sexiness. 100% und das mag ich an dem Film. Und sie haben ganz viel gemacht, um dagegen zu steuern, ne? So mit seinen strubbeligen Haaren. Dann trägt er immer diese Brille, wirkt so ein bisschen verpeilt. Das ist überhaupt nicht dagegen. Die haben nur, das ist alles dafür. Das arbeitet alles für ihn. Diese Brille macht er doch immer, wenn er diese Brille absetzt, alle Geschmack. Voll. Oder auch andersrum, wenn er sie aufsetzt im richtigen Moment. Alle schmachten dahin. Das ist unglaublich. Und die strubbeligen Haare sind auch nur so ein Trope. Und dann natürlich die ganze Zeit dieses Stottern, ne? Dass er so, dass er keinen geraden Satz rauskriegt. Und sie haben voll versagt da drin, weil er ist die ganze Zeit so fucking charmant, wenn er da steht und diese Traurede hält, die wirklich sauwitzig ist bei der ersten Hochzeit als Best Man und dann sich sowas zurechtstottert, was einfach sauwitzig ist. Und du merkst, und du hast halt auch die ganze Zeit das Gefühl, dieser Charles, bei dem ist dieses verpeilte und verstotterte Auftreten voll Attitüde. Weil natürlich. Wir kriegen ja auch mit, dass er ein Weiberheld ist, ne? Ja, total. Und die Rede, man denkt ja die ganze Zeit irgendwie, während er diese erste Rede auf der ersten Hochzeit hält, der stottert sich da so ein zusammen, dass man denkt, hat er die jetzt improvisiert? Und dann merkt man aber, dass die Gags, die er da drin hat, viel zu gut landen. Voll und auch viel zu gut überlegt und gesetzt sind, als dass das irgendwie, und dann merkt man sofort, okay, das ist richtig Masche bei ihm. Ja. Und die Figuren, die drumherum gesetzt werden, also seine Ex-Frauen, an die er ja mit einem Tisch dann gesetzt wird, die haben einiges zu erzählen, ne? Ja. Also er ist auch echt ein Hallodri, muss man sagen. Und Fatshaming gehört nicht zu den schlimmsten Sachen. Also es ist wirklich teilweise, wo man denkt, das ist schon echt hart. Ja, vor allem wird erzählt, also es wird ja so sehr stark gemacht, dass er offensichtlich so ein Serienmonogamist ist. Also er sucht, das muss man ihm zugutehalten, er sucht eigentlich schon irgendwie auf seine verquere Art und Weise nach der Frau fürs Leben. Ne? Mhm. Er will die Frau finden, mit der er alt werden kann. Ja. Aber er schafft es nicht, sich an die Frauen zu binden. Ja. Und seine Art von das Coping, das er dann betreibt, ist, dass er in seinen neuen Beziehungen immer über seine alte Beziehung lästert. Was auch wirklich so auf der zweiten Hochzeit passiert, das Jahr, wo er an diesem Tisch sitzt mit seinen Ex-Freundinnen und dann unterhalten sie sich darüber, wie er sich über sie unterhalten hat. Mhm. Und es ist so schrecklich. Also es ist natürlich auch so ein Albtraum-Szenario, ne? Ja. Also vor allem, wenn man so Social Anxiety mit sich rumträgt, dieses Gefühl, dass Ex-Partnerinnen zusammen am Tisch sitzen und anfangen, über einen zu reden. Ja. Es ist so, Hammer-Albtraum. Das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst. Und dann kommt aber halt auch wirklich raus, dass er ziemlich ätzend ist zu seinen Ex-Partnerinnen. Und schon hat man kein Mitleid mehr. Ja. Also man denkt schon wieder, ah, okay, deswegen sitzen die jetzt alle an einem Tisch und deswegen kann ich auch damit leben, dass er jetzt in Grund und Boden sich schämt. Also man denkt des Öfteren, er hat es verdient und es ist auch immer so, dass er, naja, es ist wie die anderen Charaktere, die so ein bisschen Klischee sind, einfach nie unsympathisch wirken, wird er auch nie so 100% sympathisch, sondern er hat, er hat seine Schwächen, ne? Absolut. Und er lebt ja auch offensichtlich ein verpeiltes Leben, also er wohnt zusammen mit der großartigen Scarlett zusammen in dieser WG. Und er ist auch anscheinend der Ärmste in dem Freundeskreis. Ich glaube, er hat keinen Cent, aber er lebt von diesem Billionären. Also diesem, der siebtrichteste Mensch in Großbritannien. Er lässt sich von denen aushalten, meinst du? Ja, natürlich, er lässt sich voll aushalten. Also das ist meine Interpretation. Und seine Beziehung hat er sich auch aushalten lassen. Ja, ich glaube schon. Wir müssen bei ihr bleiben, bei der Mitbewohnerin. Scarlett. Bei Scarlett. Es wird ja nicht erzählt, wie die zueinander stehen und welche Geschichte die miteinander haben. Es gab aber sowas im Drehbuch. Und das haben sie dann rausgestrichen. Weil Richard Curtis dachte, warum sollen die auf Hochzeiten über ihre Arbeit und ihre Vergangenheit reden? Was soll das? Damit alles rausgestrichen. Aber eigentlich, der Background ist, dass die alle zusammen auf dem College waren. Nur seine Mitbewohnerin, die war nicht mit auf dem College, aber die war irgendwann mal, ist sie bei einer Party, nach einer Party, unterm Tisch aufgetaucht. Einfach so war sie da. Keiner kannte sie. Sie hat unter diesem Tisch gelebt dann nach dieser Party. Und seitdem wohnt die in dieser Wohnung. Was ich eine ganz tolle Backstory finde. Und passt so gut zu ihr. Ja. Und das ist auch was unter anderem den Zauber von diesem Freundeskreis ausmacht. Es wird wenig erzählt. Wir wissen nichts, was die Leute arbeiten. Mhm. Aber du hast das Gefühl, jeder von ihnen hat so eine Geschichte mitgekriegt. Ja, ja. Und die Chemie zwischen ihnen stimmt einfach, weil man hat die ganze Zeit das Gefühl, man hat hier Leute vor sich, die ewig zusammen Zeit verbringen. Und jedes Mal, wenn die auf eine Hochzeit gehen, dann crashen die auch so ein bisschen diese Hochzeit, weil die sind eng zusammengeschweißt, die wissen, wie man zusammen Spaß hat, die halten zusammen. Ich will bei denen Freund sein. Ich will wirklich dabei sein und mit denen diese Sachen erleben. Es ist ein bisschen schade, dass der Film am Ende, also der Film macht das richtig, aber es ist so traurig, weil die Fotos, die sie am Ende im Abspann zeigen, irgendwie zeigen, dass die nicht mehr zusammen sind. Es sind auf den Fotos nur noch so Zweiergruppen oder so Party oder eben nicht Party im Hintergrund. Und es ist so wenig. Das ist so, das ist so eine deprimierende Interpretation von diesen Fotos am Ende. Warum tust du das? Es tut mir leid, aber ich habe so das Gefühl gehabt, dass es so eine Zeitaufnahme in einer Zeit von vielen Freunden, die zusammen Sachen crashen und dann lebt sich doch auseinander. Der heiratet, kriegt Kinder und dann irgendwie dividiert sich das auseinander. Ich fand diese Fotos am Ende aus zwei Gründen ein bisschen lame. Zum einen, weil es so doof ist, dass erzählt wird, jeder muss seinen Deckel finden. Ja. Ne? Man kann auch einfach ein glücklicher Junggeselle bleiben. Absolut. Das muss sich jemand finden. Und zum zweiten, warum haben sie die coolste Figur dann so ein Gossip, der coolsten Figur dann so ein Gossip-Ende gegeben. Hm. Weil Fiona rockt einfach mal. Ich gehöre, was das Romantische betrifft, gehöre ich nicht zum Team Fiona. Ich finde schon, es ist klar, Charles ist nicht in Fiona verliebt, er soll mit Carrie glücklich werden. Ja, ja, ja. Aber Fiona ist so cool, ich liebe Fiona. Gespielt von Kristen Scott Thomas. Ist das die am Ende mit Prince... Die haben sie am Schluss mit Prince Charles zusammengepackt. Ja. Und sie ist die Figur, wo man ganz lange nicht so genau weiß, wo man dran ist, weil sie wirkt so ein bisschen kalt, sie macht sich über Tom lustig, sie ist die ganze Zeit sagt. So, genau, die Duckface sagt, die zynische Kommentare sagt zum Hochzeitskleid von jemand anderem und so weiter. Und dann wird irgendwann gezeigt, dass sie so eine tiefe Traurigkeit in sich trägt, weil sie in Charles verliebt ist und sie wäre gern mehr als nur Freunde. Ja. Und in so kleinen Happen wird immer mal wieder gezeigt, wie wichtig sie auch ist für so den emotionalen Zusammenhalt der Gruppe. Ja. Und ich finde, Fiona ist ein ganz toller Charakter, weil der halt so Substanz kriegt. Absolut, absolut. Und dann geben sie aber am Schluss Prinz Charles als... Das ist nicht, das ist es nicht. Die hat einen coolen Typen verdient. Ja, genau, würde ich mir auch sagen. Aber ich kann mir vorstellen, dass das nicht so gemeint ist. Ich kann mir vorstellen, dass sie versucht haben, etwas für sie zu finden, um die Leute glücklich zu machen, dass sie jetzt was Großes, Tolles hat. Aber für mich ist es das halt nicht. Für mich ist halt Prince Charles, nein, warum? Das ist doch das Schlimmste, was du jemandem antun kannst. Es gibt ja durchaus so eine kleine Redemption-Arc, um jetzt schon sehr weit zurückzugreifen. Es wurde ja eine Quasi-Fortsetzung gedreht. Ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast. Nein. Es wurde für den Red Nose Day wurde ein Film gedreht, und zwar 2018, wo die Tochter von Charles, also von Hugh Grant, die Tochter von Fiona, von Kristen Scott Thomas heiratet. Oh. Und die, deren Hochzeit wird gezeigt. Das Ganze ist natürlich vor allem so ein riesiger Fanservice. Es wurde von Mike Newell wieder Regie geführt. Schön. Das ist ein 10-Minüter, 5-Minüter vielleicht auch und sind alle dabei. Oh. Hugh Grant, Andy McDowell, Kristen Scott Thomas, Rowan Atkinson macht die Trauung und darf sich natürlich verquatschen, weil er zum ersten Mal zwei Frauen traut und damit nicht klarkommt und dann immer sagt Husband und so weiter. Und es sind alle dabei. Es sind wirklich alle dabei aus diesem Film. Mhm. Und es gibt ganz viele Referenzen auf diesen Film und es ist wirklich ein süßer 10-Minüter. Und nicht nur süß, sondern auch toll, weil, und das ist wirklich hart, Lily James heiratet in diesem Film Alicia Vikander. Und ich kann mich nicht entscheiden, wer ich von beiden lieber wäre und wen ich von beiden lieber heiraten würde. Lily James aus Yesterday unter anderem, der ja auch von Richard Curtis ist. Ja, okay. Und Alicia Vikander, die man kennt vor allem aus Ex Machina, wo sie den Roboter spielt. Oh, aha, okay, ja. Auf jeden Fall zwei sehr attraktive Frauen und die beiden heiraten. Und ich denke, okay, eine von beiden wäre ich gerne, weil ich gerne die andere heiraten würde. Aber ich kann mich nicht entscheiden. Okay. Egal. Auf jeden Fall, genau, da gibt es so ein bisschen die Redemption-Arc, weil Fiona dann natürlich eine Tochter mit jemandem hat, der nicht Prinz Charles ist. Und, und da wird auch gezeigt, dass sie alle noch befreundet sind. Aha. Dass Fiona und Charles für den Rest ihres Lebens beste Freunde waren. Nämlich dadurch haben sich die beiden Töchter kennengelernt, weil die waren zusammen im Urlaub. Sie erzählen sich, dass sie quasi gemeinsam aufgewachsen sind. Da hast du deine Redemption-Arc. Da hast du die Erzählung, dass der Freundeskreis ist bestehen geblieben. Alle sind wieder versammelt. Okay, sehr gut. Also Gott sei Dank, ich habe schon gedacht, du hättest mit dieser Interpretation des Endes hättest du mir den Film kaputt gemacht. Um Gottes Willen. Ich hab's versucht, Flor. Gib mir diese Points. Ja, du hast. Und du hättest es fast geschafft. Das ist das Schlimmste. Okay. Vier Hochzeiten haben wir, wovon die erste Angus und Laura ist, wo quasi das Setup präsentiert wird und wo wir auch zum ersten Mal unseren Priester Rowan Atkinson kennenlernen. Oh, der ist so süß. Fiona dann auch richtig fies anflirten darf. Auf wirklich eine gemeine Weise. indem sie Hochzeiten mit Sex vergleicht und er überhaupt nicht weiß, Wahnsinn. Wie er nicht soll. Viel. Und zwar in dem Moment, wo sie mitbekommt, dass er Priester werden will. Ne? Ja, also sie, so hart. Sie geht wirklich volle Kanne drauf ein und versucht ihn da aus der Reserve zu locken und ihm es richtig schwer zu machen. Das Schöne ist ja, dass dann auch schon dieser erweiterte Freundeskreis gezeigt wird. Zum Beispiel Bernard und Lydia, die dann in der zweiten Hochzeit sich finden, die am Ende der ersten Hochzeit wild miteinander knutschen, obwohl Lydia kurz davor noch gesagt hat, nee Bernard, mit dir wird's nix. Daran merken wir allerdings, dass Richard Curtis entweder noch nie eine Hochzeit organisiert hat oder einfach gesagt hat, mir doch egal, die schaffen das in 3 Monaten. Ja. Hallo? 3 Monate später? Die haben sich kennengelernt und 3 Monate später heiraten die? Ja. Und zwar auf diese Weise in so einer Lokalität? Das sind die British Rich Kids, ne? Keine Chance, dass das Ding noch frei war 3 Monate vorher. Nix. Und diese ganze Organisation von dem ganzen Kram, der da drumrum ist, keine Chance. Es ist ja, so ein Film bietet ja an, also hier werden ja so Anfang 30-Jährige erzählt ungefähr, ne? So ein Film bietet ja an, so kurz einmal auf sein Leben zu blicken. Warst du in dem Zeitraum auf vielen Hochzeiten? Weil es gibt ja so diesen 30 plus, wo viele Leute heiraten. Man sagt ja, dass Richard Curtis in sein Tagebuch geguckt hat und festgestellt hat, dass er innerhalb von 11 Jahren auf über 60 Hochzeiten war. Und ich bin total verstört davon. Ich war auf 3 Hochzeiten in meinem Leben bisher. Oh, das ist wenig tatsächlich. Auf wie viele Hochzeiten warst du denn? Ich müsste jetzt tatsächlich zählen. Es sind mehr als 3. Also erstmal unser Alter dazu. Ich bin 40. Ja, in 40 Jahren 3 Hochzeiten, 4 Hochzeiten vielleicht. Ich weiß nicht. Vielleicht waren es auch 5. Aber dann war die Hochzeit meiner Eltern irgendwie dabei. Ich glaube, ich war in meinem Erwachsenenleben war ich wahrscheinlich auf 5 Hochzeiten. Ja, siehst du. Aber wenn ich mein Kinder- und Jugendleben mit dazu nehme, und ich komme natürlich auch aus dem Südwesten, da wurde mehr geheiratet. Ja, das ist was anderes. Dann komme ich bestimmt auch, also 2-stellig werde ich auf jeden Fall, wenn ich zähle, auf wie viele Hochzeiten ich in meinem Leben war. Aber tatsächlich war ich dann als Erwachsener auch auf weniger Hochzeiten, als ich gedacht hätte, weil in unserer Social Bubble, also urban, ne? Ihr wisst ja, dass wir in Berlin aufnehmen, wissen die meisten, glaube ich, weil wir das ständig irgendwie mal wieder einbringen. wird weniger geheiratet. Es gibt einfach nicht so viele Ehen bei uns. Und wenn ich jetzt auf meinen Freundeskreis blicke, ich habe sehr viele traditionelle Zweierbeziehungen in meinem Freundeskreis. Die sind alle nicht verheiratet. Nee, ne? Also es ist halt sehr selten, finde ich, geworden. Allerdings muss man sagen, wir sind hier 1994 und der hat sein Tagebuch von vor 10 Jahren vielleicht aufgemacht. Weißt du? Also dann sind wir schon wieder in den 80ern, 70ern, 80ern und natürlich wurde da viel mehr geheiratet. Ja, und wir bewegen uns hier natürlich auch in einem sehr konservativen britischen Milieu. Mhm. Also das ist halt, die Hochzeiten sind auch wirklich diese ganz traditionellen konservativen Hochzeiten mit weißem Kleid und alle im Anzug. Und dann gibt's eigentlich die typischen Sachen, die einfach dazugehören. Natürlich wird kirchlich geheiratet und es gibt die großen Buffets und es gibt die Klingeltöne, die man ausmachen muss. Ja. Seien Sie live dabei, wie Plor telefoniert. Was hat er denn, ach, er hat die Milch nicht eingekauft. Nee, das ist eigentlich gar nicht, dass sie nochmal anruft. Nein, es ist nicht meine Frau. Wo waren wir? Genau, es ist ein reiches, konservatives, traditionelles Milieu und es wird alles das gemacht, was zu Hochzeiten halt, zu diesen traditionellen Hochzeiten dazugehört. Ja, zumindest wenn man reich ist. Und diese Leute, die aber halt trotzdem auch junge Leute sind, haben halt trotzdem verdammt viel Spaß daran, ne? Ja. Die suchen natürlich alle so irgendwie ihren Partner, weil in dem Freundeskreis sind fast alle Singles, außer Gareth und Matthew. Die offensichtlich schon ewig ein Paar sind. Ja. Und sonst sind die alle Singles und vor allem so welche wie Tom hoffen halt auch, die Liebe fürs Leben auf der Hochzeit zu finden. Ja. Und Tom ist eine tolle Figur. Ich liebe Tom. Also genau wie ich Fiona liebe, liebe ich ihren Bruder, den sie hasst. Diesen verpeilten Romantiker Tom, der so ein bisschen Lack of Self-Awareness hat und sich doch öfter mal peinlich verhält, aber ein herzensguter Mensch ist und offensichtlich auf Millionen sitzt. Er ist der 7. reichste Mensch Englands. Ja. Sagt er so nebenbei und hat, ja, offensichtlich haben sie mehrere Schlösser. Ja. Und, aber er ist trotzdem, er ist halt auch so ein bisschen Klischee, ein bisschen Witz und dann aber vor allem einfach grundsympathisch. Und du drückst die ganze Zeit diesem Typen, dieser Nebenfigur, die Daumen, dass sie die Liebe ihres Lebens auf einer dieser Hochzeiten findet. Absolut. Weißt du, mir fällt gerade so ein bisschen auf, dass wir doch sehr viel darüber reden, dass sie halt reich sind und dass sie Geld haben und dass das schon ein bisschen beim Zuschauer eine Distanz aufmachen könnte, weil du dich nicht wirklich identifizieren kannst mit Rich Kids. Aber die sind alle so sympathisch und die haben so viel Spaß und die sind so großartig, dass die das alles wettmachen. Und ich find's tatsächlich beeindruckend, wenn ich so drüber nachdenke. Weil Geld mich oft sehr schnell erstmal entzürrend, wenn man das so sagen möchte. Das Gute ist ja, und das, wie du schon gesagt hast, dass Richard Curtis ihr Leben ausklammert. Wir wissen nicht, was sie arbeiten. Sie reden nicht über Arbeit, sie werden nicht in ihrer Arbeit gezeigt. Wir sehen sie nur am Wochenende. Mhm. Und der Film beschränkt sich wirklich auf diese Hochzeiten. Es ist einfach und auf die Beerdigung. Es ist einfach, es sind mehrere Episoden. Ja. Und wir wissen nicht, was drumherum passiert. Und den, am ehesten so ein Klimps vom Privatleben haben wir bei Charles, weil der halt in dieser WG lebt. Und wir wissen auch irgendwie, dass er offensichtlich nicht viel Geld hat. Aber das war es auch schon. Wir haben keine Ahnung, was Charles arbeitet. Ja. Wir haben keine Ahnung, was diese Menschen eigentlich machen und womit die ihr Geld verdienen. Und ich glaube, dass Charles nicht viel Verantwortung in seinem Job haben kann, weil er kommt ständig zu spät. Ja, total. Was ich verstörend finde, ist, dass sie ihn überhaupt zum besten Mann gemacht haben, obwohl sie genau wissen, dass dieser Typ nichts einhalten kann. Zu spät kommen und den Ring vergessen. Ja. Perfekte Mischung. Ich finde, es ist ein großartiger Anfang für so einen Film. Oder? Ja. Ist das nicht total süß? Und vor allem erstmal mit sehr vielen Facts klar gemacht, wir sind nicht eine typische amerikanische PG-Komödie. Nein, wir sind ein bisschen härter. Ja. Haben wir eigentlich ordentlich zusammengefasst, die Story? Naja, haben wir haben gesagt, 4 Hochzeiten und das ist die Story. Es sind 4 Hochzeiten und es ist ein Todesfall. Wollen wir kurz auf den Todesfall zu sprechen kommen? Oh. Nein, wir müssen die erste Hochzeit. Erste Hochzeit, zweite Hochzeit. Okay, wir machen das Schritt für Schritt. Wir machen es Schritt für Schritt. Erste Hochzeit, Angus und Laura. Das generischste Pärchen überhaupt. Absolut. Wir wissen nichts über die beiden, also können wir da auch nicht andocken, aber das müssen wir auch. Wir müssen nicht andocken. Das Einzige, was ich wirklich schön finde, die sehen wir ja auch auf den weiteren Hochzeiten und dann am Schluss haben sie Kinder. Ja, stimmt. Und wir sehen sie so ein bisschen älter werden in der Ehe, was irgendwie sowas einfach irgendwie sympathisch ist. Es ist schön zu sehen, wie die älter werden und wie sie einfach zusammenbleiben. Aber sie sind echt nicht im Fokus. Nee, überhaupt nicht. Ja. Sie kriegen diese verrückten Ringe, die sie dann auch tatsächlich trägt. Ja, das ist so süß. diesen Herzring von Scarlett und diesen Totenkopfring. Sie sind auch irgendwie nicht wirklich überrascht davon. Nee, also als er den Ring anzieht, guckt er so vorsichtig zu Charles, weil er merkt, dass, aber es ist Charles. Also, selbst schuld, du hast ihn zum Best Man gemacht, da musst du mit sowas rechnen. Was erwartest du? Und dann haben wir diese Begegnung mit Carrie und also ich glaube diesem Film, dass Charles sich in Carrie verliebt. Ja. Ich finde, Carrie ist jetzt nicht die Figur, in die ich mich verlieben würde, wenn ich über sie auf einer Hochzeit stolpere. Ja, also keine Ahnung. Also ich finde Carrie tatsächlich sehr, also ich würde mich vielleicht verlieben. Ja. Also für mich wäre sie vielleicht dann doch schon ein Fall. Ich finde, sie hat wahnsinnig viel Eleganz. Ja, aber der Hut ist auch ein bisschen abschreckend, oder? Weiß, nö, wieso? Weil das ein fucking UFO ist, was sie auf ihrem Kopf sitzen hat. Du kommst gar nicht nah an sie ran, weil du irgendwie so, das ist 1,5 Meter Sicherheitsabstand, das ist der Corona-Hut eigentlich. Aber der ist super. Nein, ich mag den Hut. Okay. Und vor allem mag ich den Hut auch, weil der in der ersten Einstellung, wenn sie reinkommt, ihr Gesicht so halb verdeckt und man so ein sehr mysteriöses Ding draus macht. Wer ist das? Wer kommt da? Und so. Finde ich filmemacherisch eine total gute Entscheidung. Und du hast recht, sie hat schon sehr viel Eleganz. Und sie hat vor allem Eleganz, weil sie halt die ganze Zeit in dieser Hochzeit, fast die ganze Zeit aus der Distanz betrachtet wird. Mhm. Und dann haben wir dieses tolle Gespräch zwischen Charles und Fiona, wo wieder so ein Moment ist, warum ich Fiona so toll finde. Ja. Wo Charles sagt, wer ist die Frau? Und Fiona sagt, die und die. Und Charles sagt, interesting. Und Fiona sagt, Slut. Ja. Sagt nicht erst sie Slut und er deswegen dann interesting? Kann sein, aber er sagt vorher irgendwas anderes. Auf jeden Fall ist ihre Reaktion ein sehr trockenes Slut. Ja, aber ich finde es interessant, dass er nicht reagiert mit, oh, also war diese Schlampe, sondern mit, aha, okay, gut, schauen wir doch mal, was das bringt. Und ansonsten ist halt dann doch schon so eine typische Hochzeit, auf der einfach gefeiert wird, auf der auch dann geknutscht wird von Bernard und Lydia. Not a tongue in sight. Ja. Sie sagt ja, ich will aber flachgelegt werden bei der Hochzeit. Ich bin doch deswegen extra Brautjungfer geworden. Also ganz toll, Bernhard. Naja, wenn du willst, also ich hätte Zeit. So verzweifelt bin ich auch mal wieder. Fantastisch. Und er so richtig verständnisvoll. Ah, ja, natürlich, ja. So verzweifelt bist du nicht, das stimmt wohl. Und wir lernen eine Charaktereigenschaft von Charles kennen, die ich ganz sympathisch finde, unglaublich witzig finde, dieses Casual-Flunkern. Das macht er die ganze Zeit in dem Film. Ja. Aber wo so klar ist, dass er nicht, also wo jedem klar ist, dass er Quatsch erzählt, auch den er erzählt. Zum Beispiel, wenn Matthew zu ihm sagt, ah, guck mal, die Frau, die du anguckst, ist interessant, sieht gut aus. Und dann sagt er so, nee, ich habe den Typen angeguckt, weil ich ihn irgendwas fragen wollte oder so, was so überhaupt keinen Sinn ergibt. Ja. Oder dann sagt er, wenn er zum Lucky Boatman, zu der Bar, zu dem Pub geht, ich schreibe einen Text über Pubs, die das Wort Boat im Namen haben. Und es ist so klar, dass es Bullshit ist, geredet. Ja. Und das macht er den ganzen Film über. Und ich finde es so sympathisch, dass es das so am schlagfertig flunkert. Ja, genau. Oh, das ist süß. Ja, was halten wir denn von Carrie überhaupt dann so im Laufe der Geschehnisse? Vor allem eben bei der ersten Hochzeit und danach. Wir erfahren halt so wenig über sie. Wir merken halt, sie ist offensichtlich bereit, ihren Verlobten zu betrügen, kurz vor der Hochzeit. Aber ist da schon klar, dass sie einen Verlobten hat? Oder ist er da überhaupt schon der Verlobte? Weil das macht mir so ein bisschen Gedanken, muss ich sagen. Ein bisschen Sorgen mache ich mir da. Na, es ist schon ziemlich eng. Also es ist, glaube ich, klar, dass die heiraten werden. Nee, aber es ist noch nicht klar. Es stimmt, er ist noch nicht verlobt. Aber ja, sie haben doch überhaupt noch nicht erwähnt, dass sie überhaupt jemanden hat, doch, oder? Gleich am Anfang wird erwähnt, dass sie einen hat. Nein, in der ersten nicht, in der zweiten Hochzeit. In der ersten nicht. Und das ist das Ding. Weil die zweite ist ja, wie gesagt, 3 Monate später. Mhm. Hat sie innerhalb von 3 Monaten jemanden gefunden, der auch Brite ist, wo sie zu ihm gesagt hat, du bist Brite, das wird nichts. Vor allem die Einladung für ihre Hochzeit kommt 1 Monat nach dieser zweiten Hochzeit. Und dann haben sie irgendwie, also innerhalb eines Monats, beschlossen, dass sie heiraten. Was ist da los? Wie ist das passiert? Die heiraten alle unglaublich schnell. Charles heiratet dann ja auch später nach 10 Monaten. Mhm. Heiratet er ja auch Duckface. Entschuldigung. Henrietta. Naja, auf jeden Fall, genau. Wir sind noch bei der ersten Hochzeit bei Carrie. Also, du hast schon recht, Carrie ist mysteriös ein bisschen. Das macht sie attraktiv. Sie ist elegant. Sie ist schlagfertig. Sie ist schlagfertig. Ich finde sie, vielleicht ist sie ein bisschen zu amerikanisch in diesem britischen Setting. Ich finde diese britischen Menschen alle so toll. Und dann haben wir doch so eine Amerikanerin da drin. Und natürlich ist dieser One-Night-Stand, der dann zwischen ihr und Charles ist, der ist unfassbar süß inszeniert. Total, oder? Mit dieser Unsicherheit von ihm und diesem, es ist einfach niedlich, wie sie in dem Gespräch über die Trauung und wie man sich richtig küsst dann es ist halt, das ist vielleicht sowas, was diesen Film stark macht. Es hat so was Glaubwürdiges. Es ist so realistisch. Ja. Es ist dieses, in Filmen werden One-Night-Stands, wie sie sich entwickeln, ganz oft plump dargestellt. Mhm. Und hier wird es irgendwie so natürlich dargestellt. Vor allem, weil sie aber auch die ganze Zeit drauf zielt. Ja, sie geht ja zu ihm noch auf der Hochzeit und droppt das so, dass sie da auch wohnt. Mit dem Lucky Boatman. Sie wartet offensichtlich auf ihn. Sie sitzt nämlich da unten. Obwohl dieser komische Typ da ist, der sie flachlegen will, wartet sie unten auf Charles. Also das ist Commitment, ne? Das ist Commitment. Und dann versteckt sie sich da irgendwo und versucht versucht ihm klarzumachen, okay, nein, ich bin hier auf gar keinen Fall, versucht den Typen loszuwerden. Und ich finde es großartig, wie er reagiert, als er die beiden Whiskys bekommt. Er hat ja eigentlich zwei bestellt für sich und für sie, für Carrie. Und dann kommt dieser Typ und sie versteckt sich und dann kommen die beiden Whiskys und er nimmt den einen und da sagt er der und den anderen und will der andere will den schon nehmen und sagt, ah, danke for the road. Und nimmt den auch noch. Und ich finde das Delivery und die Inszenierung fantastisch. Und dann aber auch großartig, sauwitzig, dieser nervige Typ, der dann auch so typisch, das passt zu dem, so ein aufdringlicher Typ ist, der sagt, dann setze ich mich doch zu dir, gleich eine Flasche, komm, wir machen jetzt die ganze Nacht durch. Yeah. What? Hast und du schon mal nicht drüber nachgedacht, dass der das vielleicht gar nicht will? Und genauso wäre er mit ihr umgegangen und es wäre echt schlecht ausgegangen. Ja. Und das Tolle ist, dass sie das Ruder übernimmt und sich was einfallen lässt und der Kellner dann kommt und sagt, übrigens, deine Frau will dich sprechen und er das erst nicht checkt und dann einsteigt und sagt, ach ja, meine Frau, natürlich, ich muss dann mal, tut mir leid, sorry, ich gehe dann. Und dann aber auch hochgeht und nicht sagt, ich bin jetzt in deinem Zimmer, sondern wollen wir uns dann jetzt unten hinsetzen? Genau. Hugh Grant, es spielt dann halt doch auch bei aller Sexiness diesen verklemmten Briten, der nicht so ganz klarkommt und der es einfach nicht schafft, zum Punkt zu kommen. Ja. Und es scheint ja zu funktionieren. Also er ist handsome genug, dass das funktioniert. Genau. Und aber es nervt schon so ein bisschen, dass er beim Sex immer noch so redet, ne? Dass er immer noch sich so, oh ja, und dann können wir noch zum kurz über ein Honeymoon reden. Aber auch so ein bisschen auch immer noch in diesem, also es spricht ja nichts dagegen, beim Sex zu kommunizieren. Kommuniziert mehr beim Sex. Ja. Aber so dieses Ukraine-Gesplabber, was er davor auch das schon gestammelt gemacht hat. Ne? Genau, ja, dieses Gestammel. Ist jetzt ein bisschen upturn vielleicht. Vielleicht, ja. Da würde ich gerne dann gleich zur nächsten Sexszene kommen, die ich fantastisch finde. Ah. Wenn wir gerade dabei sind, dann können wir jetzt einfach springen. Ja. Ihr habt den Film alle gesehen, also was soll's. Diese beiden, die dann in der zweiten Hochzeit heiraten, wo Hugh Grant dann im Zimmer irgendwo versteckt ist und nicht rauskommt, weil die da irgendwie zugange sind und er dann nicht dazwischen will und so und dann mitbekommt, wie die Sex haben. Die haben gleichzeitig den schlechtesten und den besten Sex der ganzen Welt. Absolut, total. Ich finde den so großartig. Das ist halt auch so drüber. Das ist halt natürlich so ein Comic-Relief-Sex. Ja, natürlich. Aber was haben die bitte für einen Spaß? Die haben den größten Absolut. Spaß der ganzen Welt. Und es scheint ja auch ziemlich lange zu dauern. Ja. Also wir haben so Zeitsprünge dazwischen. Ja. Und die haben sich einfach gefunden. Bernard und Lydia kriegen relativ wenig Bildschirmzeit, aber ich freue mich jedes Mal, wenn ich sie sehe, weil sie so cool sind. Sie sind so super glücklich miteinander. Ich finde es so toll. Und genau, Hugh Grant, Charles versteckt sich, weil er auf der Flucht ist vor seinen Ex-Freundin. Wir haben es vorhin schon kurz angeteasert. Mhm. Ist das Bernard, Lydia, haben die irgendwie, also wollen die sich für irgendwas an Charles rächen? Das macht man doch nicht. Wenn man eine Hochzeit plant, dann setzt man doch nicht alle Ex-Freundinnen von einem zusammen mit ihm an den Tisch. Da muss man wirklich böse sein. Ich glaube, die haben einfach eine Geschichte von Pranks hinter sich. Diese Freundschaftsrunde prankt sich gegenseitig ständig. Ja, das kann natürlich sein. Also so vom Gefühl her, weißt du, wie die so miteinander umgehen, habe ich das Gefühl, dass Absolut. Die sich, auch der letzte Prank, wenn er zu seiner letzten Hochzeit. Wie schön. Was für ein toller Prank. Das ist ein großartiger Prank und man hat das Gefühl, dass sie das eben ständig miteinander machen. Du meinst, jemand aus seinem engen Freundeskreis hat diese Tischordnung gewählt? Ja. Oh, wie fies. Oh, das ist echt gemein. Aber der arme Charles. Also in dem Moment tut er mir auch echt leid, aber es sind auch so, also ich habe so viele soziale Ängste, was so Menschen, die ich kenne aus unterschiedlichen Phasen meines Lebens, dass die zusammenkommen können, das macht mich fertig. Das macht mich, also ich kann das wirklich nicht. Und es geht nicht nur um Romanzen, sondern es geht auch um Freundschaften und so. Also das ist für mich ein totales Albtraum-Szenario. Oh, ich komme auf die Szene überhaupt nicht klar. So diese Menschen, die ihr aus verschiedenen Phasen seines Lebens kennt und dann treffen die aufeinander und lästern über ihn und ich sterbe in diesem Moment. Also ich fühle sehr mit ihm. Aber das, was wir hören, ich muss sagen, das rechtfertigt ein bisschen, dass er gequält wird. Ja, er ist echt ein Arsch. Also vor allem zu Hannah und ihrer Mutter war er ziemlich wirklich. Zu Hannah und seiner Mutter. Das ist so, oh mein Gott, was zur Hölle. Aber Hannah ist auch ziemlich schrecklich, um das noch dazu zu sagen. Aber ich muss sagen, ein kleines bisschen. Ja. Ich ahne ja schon, worauf es hinausläuft an der Stelle. Dass ich Hen erzählt bekomme, als diejenige, die mir am Ende nicht zu sehr leid tun soll. Ja. Und trotzdem schafft es der Film, dass sie uns leid tut, allein dadurch, dass Fiona einfach mal sagt am Schluss, dass wenn wir denken, ey, jetzt ist das gelaufen, toll, Party. Mhm. Und Fiona einfach mal sagt, die Arme, das tut mir echt leid. Ich bin kein Fan von ihr, aber das ist echt schlimm, was du ihr angetan hast. Ja. Total geil. Das ist so ein Grund, warum dieser Film so gut ist, dass Fiona nochmal so einen Satz einfach droppen kann am Schluss. Ja, und dass das irgendwie beides beleuchtet wird und beides eine Bühne bekommt. Ja. Obwohl der Film schon sehr deutlich vorbereitet, dass Hen diejenige ist, die am Ende dann leider aufs Maul bekommen muss, damit er von seiner Hochzeit weg kann. Und auch mit sehr vielen Klischees. Hen ist die typische, hysterische Drachenfrau. Ja. Und man denkt so, oh, gerade bloß nicht in ihre Fänge. Und natürlich, wenn dann Charles fast sie heiratet am Schluss, wird wir denken, oh mein Gott, tu es nicht, das ist der Fehler deines Lebens. Das sind schon sehr viele Klischees vereint. Ja. Das stimmt, auf jeden Fall. Wir haben Rowan Atkinson. Und ich bin nicht der größte Rowan Atkinson-Fan. Also ich, natürlich mag ich Blackadder. Ich bin der größte Rowan Atkinson-Fan. Aber natürlich als stotternder Priester, der hier versucht, seine erste Hochzeit über die Bühne zu kriegen echt kämpft und dann diesen Namen vor sich hat. Awfully wedded wife. Es ist nicht die geilste Trauung ever. Bernard Nadini. Weißt du, das ist so geschrieben, wenn man sich das mal vorstellt als Drehbuch, dass man das wirklich verkacken kann. Man kann das als Schauspieler auch so spielen, dass es echt peinlich und schlecht ist. Ja. Aber Rowan Atkinson schafft es, einen eigenen Filmkosmos da drumherum zu bauen, weil er wirklich jeden Versprecher so gut vorbereitet und so gut nachbereitet auch, muss man dazu sagen, dass das wirklich in sich geil funktioniert. Das mit diesen Namen, und es hat ja auch wirklich so eine eigene Dramaturgie in dem Gag, ne, dass er sich mehr und mehr verspricht und dann irgendwann dazwischen auch mal den Namen nur noch so rausstottert, weil er nicht mehr weiß. Genau. Und dann dieser tolle Moment, das ist eigentlich mein liebster Moment dabei, wenn er Bernard sagt, man weiß genau, er weiß den Mittelnamen nicht mehr. Ja. Und dann ist diese angespannte Pause zwischen beiden und dann sagt er einfach nur Nadini und diese Erleichterung. Ja. Großartig. Die haben super Timing. Ja. Ach, wie schön. Und weil er gerade dann am Schluss dieses Bravo reinruft, können wir einmal nochmal sagen, was für eine tolle Figur Gareth ist. Der dicke, bärtige, krummelige Typ, der rumpoltert, der echt unhöflich ist, der laut ist. Und der Älteste der Gruppe. Der Älteste der Gruppe, und den man einfach ins Herz schließen muss. Allein spätestens, wenn er sagt, ich kann dir die Faxnummer von Oscar Wilde besorgen. Ja. Es ist so geil. Was zur Hölle? Die Faxnummer von Oscar Wilde. Er macht sich einfach über die Amis lustig. Ja. Ich schließe in mein Herz, wenn er bei dieser schrecklichen Rede von Tom, der Bestman auf der zweiten Hochzeit ist, lacht als einziger. Ja, stimmt. Und Tom hat wirklich eine grauenvolle Rede geschrieben und alle sind peinlich berührt. Ja. Und Gareth sitzt da im Hintergrund und lacht sich kaputt und hat einfach Spaß. Und es wird schon sehr draufgedrückt, aber Gareth und Matthew sind auch einfach ein Traumpaar. Ja. Wenn wir am Anfang sehen, wie sie bei ihrer Frühstücksroutine gezeigt werden, auch einmal kurz so Foreshadowing, Herzinfarkt, ne? Gareth mit einer Pfanne, in der alles ist, was Herzinfarkt auslöst. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber dann so einfach die beiden zusammen, es ist einfach so schön. Küssen die sich einmal richtig in diesem Film? Ich glaube nicht. Nein. Oder? Und das ist wirklich so ein 90er-Jahre-Ding. In 90er-Filmen haben sich Homosexuelle nicht geküsst. Es ist wirklich krass, es ist total traurig. Ja, ich vermisse es wirklich. Ja, voll. Vor allem, weil sie halt als so ein Traumpaar erzählt werden. Und das wird ja auch sehr stark gemacht. Während des Films werden sie sind das einzige Paar in diesem Freundeskreis. Ja. Und dann natürlich bei der Beerdigung wird einfach ganz klar erzählt, die sind voll das Traumpaar, die haben sich gefunden. Und das macht es natürlich auch so bitter, dass sie dann ausgerechnet ihn töten. Ja, genau. Ja, aber Gareth, also Matthew liebe ich auch, weil Matthew einfach so ein Kumpel ist, wo man das Gefühl hat, auf den kann man sich verlassen. Aber Gareth ist einfach super witzig in seiner ungehobelten, lauten, poltrigen Art. Ja, toll. Dritte Hochzeit, also die... Zweite Hochzeit, Sex, Betrug, Drama. Okay. Also ich möchte einmal ins Feld werfen, dass sie vielleicht den Typen, den sie heiratet, nicht erst einen Monat vorher kennengelernt hat. Mhm. Ich glaube, beim ersten Sex, den die auf der ersten Hochzeit haben, da waren sie schon zusammen, hatte sie den schon. Ja, vor allem, weil sie eine Amerikanerin ist. Ne? Die sind nicht so wie die Briten, dass sie nach 3 Monaten heiraten. Ich weiß nicht genau. Ich kann es nicht sagen. Aber ich habe die Ahnung, dass das eben so das Ding ist. Ja. Und dass sie auch beim zweiten Mal eben kein Problem damit zu haben scheint, einfach mal, obwohl sie engaged ist, Sex zu haben mit Hugh Grant. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht... Das Gleiche auch bei Hugh Grant, so wie er die ganze Zeit rüberkommt, das ist unglaublich. Ja, ich sag ja noch sogar zu ihm im Auto, you are not that cute oder so. Ja. So keine Sorge, ich kann ja schon wieder stehen, kann ruhig mitfahren. Ah, von wegen. Ich glaube, ich bemerke bei diesem Film, dass doch der Unterschied existiert zwischen romantischer Liebe und sexueller Ausrichtung. Weil ich bin sehr, sehr heterosexuell. Aber es gibt eine romantische Ader in mir, die mit Hugh Grant zusammen sein will. Ja. Es ist wirklich so, ich bin so verliebt in ihn in diesem Film. Es ist unglaublich. Er ist unglaublich attraktiv. Ja. Schnuckelig auch einfach. Er ist wirklich süß vor allem. Einfach die Art, wie er redet, wie er da rumstolpert. Ja. Und dieser Film war der Beginn seiner Karriere als diese Rolle. Und er hat diese Rolle dann in allen romantischen Komödien danach tausendmal durchzelebriert. Ja. Da wurde der Grundstein gesetzt für Hugh Grants Karriere. Der fast aufgehört zu drehen. Der war kurz davor, seinen Job aufzugeben, weil er einfach nichts Vernünftiges gefunden hat. Ja. Und dann hat er diesen Film gedreht und plötzlich war er ein Star. Ja. Er hat wirklich seinen Agenten angerufen und hat gesagt, du hast mir das richtige Skript geschickt, das ist gut. Mhm. Genau. Er war so verwirrt davon, weil er nur schlechte Skripte vorher bekommen hat und einfach nichts Richtiges gekriegt hat. Ein Monat später, wir haben das einzige Wochenende, wo mal keine Hochzeit stattfindet. Ja. Hugh Grant im Alltag hat es nicht nötig, eine Hose zu tragen. Das ist halt Hugh Grant. Er läuft halt in Shorts durch London. Und du meinst dann die Szene, wo er was kaufen soll für Carrie? Genau, wo Oh, diese Hochzeitslisten, das hatte ich Gott sei Dank nie. Das finde ich ganz schrecklich. So eine Geschenkeliste. Total schrecklich. Vor allem dann auch noch die Audacity zu haben, etwas einen Laden anzugeben, der nichts unter 5.000 Dollar hat. Was ist das? Das ist so respektlos den Freunden und Freundinnen gegenüber, die du einlädst. Das ist wirklich hart. Das geht nicht. Und ja, dann geht er mit ihr Hochzeitskleid einkaufen. Ein Hochzeitskleid ist schrecklicher als das andere. Man muss einen Schritt noch zurück machen. Dass sie ihn überhaupt einlädt, ist schon wirklich ein bisschen hart. Ja, vor allem sie weiß, dass er verliebt ist. Er hat es zwar noch nicht ausgesprochen, aber komm. Lass mich mal kurz überlegen. Ja, doch, stimmt. Sie hat gemerkt, wie enttäuscht er war, als sie gesagt hat, dass sie einen Partner hat. Das war schon. Ja. Ja, sie weiß, dass er mehr von ihr will. Ja. Aber sie will vielleicht auch mehr von ihm. Natürlich, sie will ja auch mehr von ihm. Nur kriegen wir nichts davon mit, ob sie irgendwie hadert oder so, sondern sie ist immer die Mysteriöse. Sie kriegt nie Sätze, wo man mal in ihren Kopf gucken kann. Nee, sie kriegt ja sowieso insgesamt relativ wenig Charakter. Abgesehen davon, dass sie Sex mag, wissen wir relativ wenig über sie, ne? Ja, leider. Das ist ein bisschen schade an dem Film. Ja. Denn ich bin trotzdem, und viele mögen Carrie nicht, aber ich mag sie trotzdem. Und ich finde sie trotzdem wahnsinnig charismatisch und interessant. Ich finde halt tatsächlich Fiona cooler, aber ich kann einfach nicht Team Fiona sein, weil offensichtlich ist, dass Carrie und Charles füreinander gemacht sind. Und das erzählt der Film. Und dann wäre es komisch, wenn er irgendwie so eine 180-Grad-Wende da irgendwann machen würde. Ja. Weil Charles liebt Carrie, Carrie liebt Charles und natürlich sollen die zusammenkommen. Ja. Über David haben wir noch gar nicht geredet, über Charles' Bruder, den sie dann ja treffen und wo sie dieses ich weiß, du findest das ein bisschen oll, dass sie die Gebärdensprache nutzen, um diese Gags zu machen, hey, sie können sich über was unterhalten, was keiner versteht, aber ich find's witzig und ich find, David ist halt auch ein cooler Typ, ne? Also so selten er vorkommt, er ist einfach witzig und die Interaktionen mit Charles sind toll und es ist großartig, wie Charles dann simultan übersetzt. Ja. Natürlich, also er schlachtet das gut aus, also es ist nicht so, dass es richtig bösartig wird und richtig schlimm. Es ist bloß so, dass es halt irgendwie so ein Gimmick wird dann. Also der Taube wird dann fast zum Gimmick gemacht und das ist ein bisschen blöde. Ja, aber er ist mehr als ein Gimmick. Ja. Also zum einen kriegt er auch seine Romanze, also genauso unterrepräsentiert, also genauso wenig ausgeleuchtet wie alle anderen Romanzen, die in dem Film entstehen. Mhm. Aber er kriegt eine. Und wir haben gar keinen Tee genommen, Plor. Oh je. Fällt mir jetzt gerade auf. Wir sind über 40 Minuten drin und ich habe dir keinen Tee eingeschenkt. Und das bei einem englischen Film. Oh mein Gott, wir haben voll versagt. Shit. Gib mal deine Tasse. Kommt die Queen persönlich vorbei und tritt dir in den Arsch. Die Queen? Exhumiert? Oh, ja. Genau, sie wird nur für diesen Moment wird sie dem Grab entsteigen. Entschuldigung, ich habe mich noch nicht daran gewöhnt, dass es nicht mehr die Queen ist. Ja, es wäre auch besser, wenn es weiterhin die Queen wäre, aber naja. Er kriegt diesen wirklich wichtigen Moment bei der Hochzeit von Charles und Hendon. Ja, was dramaturgisch total gut gemacht ist, ne? Und er ist halt auch so, man merkt so, auch wenn wir nicht so viel sehen, dass es auch jemand ist, auf den man sich verlassen kann und das ist auch einfach ein guter Freund ist. Du willst den auch zum Freund haben. Ja, natürlich. Du nimmst beides. Absolut, ja. Und Gott sei Dank kann ich schon ein bisschen Gebärdensprache. Aber eben leider keine britische. Naja, aber ich find's toll. Hugh Grant hat ja wirklich Gebärdensprache gelernt. Also wahrscheinlich nicht auf Muttersprachenniveau, aber zumindest soweit, dass er sich auch im Set mit ihm unterhalten konnte. Ja, cool. Und genau, David Bauer, tatsächlich ein tauber Darsteller. Und es ist so, also leider muss man es hervorheben, es ist toll, dass jemand, der taub ist, von jemandem besetzt wird, der taub ist. Und nicht so wie in tausend anderen Filmen, die wir besprochen haben, wo Blinde von Sehenden gespielt werden und Taube von Hörenden. Ja, ja, genau, das Zwischenspiel, das war es dann auch eigentlich schon, weil das Zwischenspiel, wir wissen, Carrie wird heiraten und wir kommen zu unserer dritten Hochzeit. Ja. Also, beziehungsweise wir erfahren noch, wie oft Carrie Sex hatte in ihrem Leben. Ziemlich oft, finde ich. 33 Mal ist schon, ja, das doch. Ist beeindruckend. Oh, ja, doch. Und, das ist beeindruckend. Und es ist schön, dass niemand anfängt, wie in vielen, vielen anderen Filmen, anfängt sie zu slutshamen, sondern er einfach da sitzt und sagt, okay, ich bin beeindruckt. Er ist nur beeindruckt. Und er ist ein bisschen so, ach, ich halt nicht so viel, verdammt, Mist, ich kann nicht mithalten. Es ist so geil, wie sie aufzählt und er die ganze Zeit überlegt, oh, bin ich das jetzt? Bin ich das jetzt? Weil er weiß ja, irgendwann muss er kommen und dann sagt sie, und der da übrigens, der konnte überhaupt nicht küssen. Und wir sehen schon, wie bei ihm der Schweiß ausbricht. Ja, genau. Es ist schon wirklich sehr, sehr süß. Also das muss ich dem zugute halten, wirklich. Es gibt kein Slutshaming, was das betrifft. Ja, und sie hat ihre eigene sexuelle Agenda und niemand sagt, ey, was soll das? Genau. Diese One-Night-Stands zwischen ihnen, die werden ja auch so als normal und natürlich inszeniert. Und das ist was Besonderes. In den 90ern im Rom-Com-Genre haben wir, und bis heute haben wir in dem Genre, Beziehungen, die sehr sexlos sind oder wo Sex nur in Beziehungen stattfindet und wo diese Trennung und diese spannende Zusammenwirken und so von Sex und Romantik einfach nicht dargestellt wird, weil alles zusammengehört und weil es meistens asexuell ist. Ja. Und dann ist das hier einfach erfrischend und realistisch, weil das ist das, was du sehen willst. Du willst nicht so eine Tom Hanks, Mac Ryan, jetzt sage ich das schon wieder so als Negativbeispiel, dabei dabei mag ich die Filme teilweise sogar, aber du willst nicht unbedingt so ein kitschiges, komplett von menschlichen Bedürfnissen entkoppeltes Liebesding. Ja, das wirkt so poliert, so du hast eine glatte Oberfläche, die nicht keine Ecken und Kanten mehr hat. Na, es ist so Liebe, wie du sie deinen Kindern erzählen willst, wenn du halt sehr alt und sehr konservativ bist. Ja, genau. Aber er gesteht ihr auch noch seine Liebe. Das haben wir auch noch übersprungen, auch wichtig. Und auch sehr süß und sehr stotternd. Und sie sagt am Ende eigentlich sowas wie, you're adorable. Ja, und sie gibt ihm dann noch so einen Wangenkuss, ne? Aber es ist schon ein bisschen, weiß ich nicht, es kann von oben herab gelesen werden. Finde ich aber in dem Moment nicht. Also wir ziehen keinen Zweifel an ihr, aber es ist schon, die meint das ernst. Ja. Ja, aber sie, also ich weiß, ich in dem Moment und in den folgenden Momenten bin ich ein kleines bisschen sauer, ne, auf sie. Ja, man kann ganz oft sauer auf sie in dem Film. Deswegen gibt's ja so viele im Team Fiona, weil Carrie sich teilweise echt fies gegenüber. Und trotzdem liebe ich sie die ganze Zeit. Andy McDowell ist einfach toll. Ich wirklich. Und es gibt so viele Leute, die sich über diese Figur beschweren. Sie ist ja tatsächlich gewählt worden als, ich glaube, an vierter Stelle der nervigsten Figuren in Filmen. Das ist hart. Ja. Das ist fies. Nee, das würde ich nicht sagen. Auf keinen Fall. Also wie gesagt, wir erfahren relativ wenig über sie in diesem Film. Aber nervig fand ich sie nicht. Nein, ich auch nicht. Und ich fand sie charming und sehr elegant und sehr schön und mysteriös halt die meiste Zeit, weil sie nicht viel von sich preisgibt. Sie zählt alle ihre 33 Liebhaber auf, Das offenes Buch ist was anderes. Wer würde das machen? Ja, weiß ich, wenn du beeindrucken willst oder wenn aber du jemanden... Sie will doch nicht beeindrucken, sie ist einfach ehrlich, ne? Er fragt sie und sie vielleicht. Antwortet ehrlich. Ja. Ich glaub, okay. Warum fragt er darum danach? Ja, weil er auch so ein bisschen masochistisch veranlagt ist. Und dann haben wir die dritte Hochzeit. Carrie heiratet den spießigen Schotten Hamish. Aber warum tut sie das? Geld. Der Film erzählt uns. Der Film erzählt, dass sie bei Vogue arbeitet. Sie ist reich. Genau, sie ist genauso reich wie alle anderen. Ja, sie hat diesen Hut allein. Der Hut allein kostet wahrscheinlich mehr als meine Miete. Ja, genau. Warum heiratet sie ihn? Es ist wirklich seltsam. Es ist merkwürdig. Ich glaube auch, also man muss dazu sagen, dass Richard Curtis tatsächlich irgendwann mal nach 20 Jahren oder so, nachdem der Film rauskam, gesagt hat, er ist sich nicht sicher, wie genau er diese Figur durchdacht hat. Also aus dramaturgischen Gründen macht es Sinn, dass sie einen reichen, alten Spießer heiratet. Natürlich. Aber ein bisschen Motivation dahinter wäre vielleicht nicht schlecht gewesen. Und dann haben wir eigentlich die geilste, also zumindest so vom Setup, die geilste Hochzeit des Films. Ja, natürlich. Die gleichzeitig als schrecklichste Hochzeit des Films erzählt werden soll. Ja, also schottische Hochzeit stelle ich mir unglaublich geil vor. Ja, und dann sind sie ja in dieser Burg. Es ist ja wirklich eine Burg. Und dann haben sie diesen geilen Tanzsaal und dann ist die Schottenmusik und alle haben Spaß. Das ist schon cool. Und gleichzeitig sollen wir aber spüren, dass es dem deprimierend ist, weil jetzt wird auch gleich Gareth sterben. Ja, ja, ja. Und natürlich ist Charles total niedergeschlagen. Dann kommt Fiona noch mit ihrem Geständnis, dass sie in Charles verliebt ist die ganze Zeit. Ja. Das ist echt traurig. Oh Mann, da so tut mir Fiona echt leid. Ja, also diese Szene sowieso. Also Fiona und dann der Tod und so, das ist ja alles schrecklich. Die haben übrigens diese dritte Hochzeit, haben sie tatsächlich nicht in Schottland gedreht, sie hatten das Geld nicht. Und die Statisten mussten ihre Kostüme selbst mitbringen. Oh. Und die haben sie in London irgendwo außerhalb des Studios irgendwo was aufgebaut und gedreht. Es ist, ja, nimm die billige Version davon. Aber ich finde, man sieht dem Film nicht an, dass er echt nicht viel Geld gekostet hat. Ich weiß nicht mehr genau wie viel, 4 Millionen? Echt nicht viel. Das war ein günstiger Film, ja, 3 Millionen Pfund. Ah ja. Was 4 Millionen Dollar sind. Und dazu kommen wir später nochmal, ein riesiger Erfolg. Nicht unbedingt in Großbritannien, sondern vor allem in fucking USA. Ja. Aber dazu kommen wir noch. Oh mein Gott, was ist das für eine Musik? Was war das? Wo sind wir? Ich glaube, wir wurden rausgerissen. Aber wohin? Oh mein Gott, Johannes. Ja. Ich befürchte, wir befinden uns in einer Self-Promo. Oh nein! Shit! Ganz schnell, damit wir zurück zum Gespräch können. Was müssen wir machen? Was müssen wir sagen? Wir müssen den Leuten unbedingt sagen, dass sie uns abonnieren sollen, wo auch immer sie sind. Yeah. Also auf Spotify oder iTunes, Apple oder sowas. Beam, whatever, was ihr auch benutzt. Also abonnieren und anderen sagen, dass sie uns abonnieren sollen. Auf jeden Fall. Wenn euch die Folge gefällt, gebt uns gerne Sterne, Herzchen, Daumen hoch, was auch immer euer Podcatcher anbietet. Genau, und wenn sie euch nicht gefällt, dann schickt diese Episode weiter an eure Feinde oder eure Nachbarn oder sowas. Und wenn ihr uns Feedback geben wollt, wir freuen uns total über jeden Kommentar an johannes@mussmansehen.de oder florian@mussmansehen.de. Genau, schickt uns Filmvorschläge und so weiter. Boah, das. Oh, wir sind schnell durchgekommen. Ja, jetzt schnell raus. Schnell wieder zurück ins Gespräch. Genau, wir haben diese tolle Hochzeit. Mhm. Die eine traurige Hochzeit ist. Ja. Und vor allem mit dieser anschließenden Beerdigung. Gareth stirbt und wir haben eine wirklich krass inszenierte Beerdigung. Also mit Klischees, ja, es regnet. Ja, natürlich. Aber alles das. Eine ganz tolle Matthew, ganz toller Matthew-Auftritt, wo er sich verabschiedet von seinem Freund mit diesem Gedicht dann noch. Das ist so großartig. Er macht das so toll. Das Gedicht ist so toll. Die Inszenierung der ganzen Geschichte ist so Sean Hannah, der den Matthew spielt, er spielt das so stark. Also es ist meiner Meinung nach der stärkste emotionale Moment im Film und der ergreifendste Moment im Film, was vor allem eben daran liegt, dass John Hannah das so glaubwürdig spielt, diesen Verlust des geliebtesten Menschen überhaupt. Ja, und da kommt das, was mir ein kleines bisschen einen Stich versetzt und mich ein bisschen verstört, dass die dann sagen, wir haben alle so Singles zusammen gehabt in dieser Gruppe und wussten nicht, dass wir eigentlich eine Ehe unter uns haben. Was zur Hölle haben die nicht gesehen? Natürlich war da eine Ehe die ganze Zeit da. Warum haben die das nicht gesehen? Was gibt's da nicht zu wissen? Ich glaube, es ist in dem Fall tatsächlich sehr wörtlich gemeint, weil wir sind in einer Zeit, bevor es gleichgeschlechtliche Ehe gab in Großbritannien. Ja, ja, ja. Und es ist einfach eine Ehe gewesen, aber es war keine Ehe. Die wussten, dass das, die haben gesehen, dass das eine enge Beziehung war. Ja, und das so weiter. Hoffe ich doch. Aber es ist halt einfach nochmal dieser Schritt zur Ehe. Ja, aber die Wortwahl klingt so, als ob das irgendwie denen nicht klar gewesen wäre, dass die zusammen waren. Und das ist so ein bisschen. Nein, ja. Das glaube ich nicht. Nein, das ist auf keinen Fall. Weiß ich, also, das ich kann es mir auch nicht vorstellen, aber der Film macht das so. Die sind komisch. Als Paar im Freundeskreis unterwegs. Es gibt mehrere Szenen, wo das klar ist. Zum Beispiel, wenn, keine Ahnung, wenn sie irgendwie, irgendjemand sagt irgendwann, oh, es ist so schwierig mit dem Heiraten oder so und Matthew, du weißt gar nicht, was für ein Glück du hast und dann, Gareth, du weißt nicht, was für ein Glück du hast. Und dann sagt Gareth, ja, aber guck doch mal an, Matthew wird gerade von diesem Priester belästigt, der ihm dem klar machen will, dass das, also es gibt mehr als genug von diesen Szenen. Okay. Und Matthew erzählt, wie er das erste Mal mit Gareth auf der Tanzfläche war. Irgendeiner von der Hochzeit. Okay. Ja, und Matthew sagt, dass er total scharf auf David war. Also ihre Homosexualität und ihre, das ist kein nicht mal ein offenes Geheimnis, das weiß jeder. Ja. Die sind als Paar da unterwegs. Und es ist schön, dass es nie problematisiert wird. Es ist halt bloß blöde, dass der jetzt stirbt und das natürlich sehr, sehr emotional ist. Und ich finde, dass der Film das super gut schafft, von dieser Komödie in dieses tragische Moment zu switchen. Ganz mühelos und mich da total mitnimmt und die Zeit sich auch nimmt, muss man sagen. Mhm. Der rusht das nicht. Man hätte jetzt auch schnell eine Beerdigung machen können, um wieder zur nächsten Hochzeit zu kommen. Aber die haben wirklich sich die Zeit genommen, die es braucht dafür. Ja. Das Krasse ist ja, wenn du den Titel liest, Four Weddings and a Funeral, klingt das wie so ein ironisches Statement. Und du gehst eigentlich davon aus, dass das so makaber, schwarzhumorig ist. Du erwartest nicht, dass die Beerdigung in diesem Film so platziert ist als emotionales Zentrum, sondern du erwartest eher, dass das was Witziges ist, was noch passiert. Irgendwas Schwarzhumorisches. Ja, ja, total. Und auch ein bisschen eine Reihenfolge. Ja, genau. Man denkt so, ja, okay, wir sind erst bei der dritten Hochzeit, alles in Ordnung, ich bin safe, ich habe noch keine Beerdigung vor mir und dann kommt das nach der dritten. Ja, aber Three Weddings, a Funeral and Another Wedding wäre echt ein scheiß Titel. Sehr schlechter Titel. Vierte Hochzeit. Also, ich finde, so ein Clickbaity-Ding muss wirklich nicht sein. Wie die Karte, wo der alle Namen... Oh, wen wird er heiraten? Ja, genau. Charles heiratet, aber wer wird es sein? Nein, muss nicht sein. Ja, vor allem, weil es ja im nächsten Bild aufgelöst wird quasi. Ja. Naja. Aber toll, wie seine Freunde ihn verarschen. Es ist so großartig. Entweder will ich verarscht werden von denen oder ich will dabei sein, wie ich verarsche. Ich finde es so toll. Naja, jedenfalls ist er viel zu früh bei seiner Hochzeit, das ist super. Und dann kommt Carrie dazu. Und ich weiß nicht, es tut so weh, wie sie da ankommt. Ja. Und ich finde es ganz gut, dass sie tatsächlich einfach sagen, ja, es hat nicht funktioniert mit dem anderen. Und dass es nicht näher ausgeschmückt wird, was das jetzt war, warum die sich getrennt haben oder so. Das Leben funktioniert halt so oder eben nicht. Ne? So. Und dass sie dann aber, oh Gott, was geht in der Frau vor? Zur Hochzeit dann zu kommen und zu sagen, übrigens, ich bin jetzt wieder frei. Das ist schon hart. Das ist schon ziemlich hart. Sie entschuldigt sich nachher dafür, dass es unüberlegt war, ne? Ja, aber ich glaube eben nicht, dass es unüberlegt war. Nein, es war nicht unüberlegt. Das ist halt das Ding. Aber ja, es ist schon hart. Aber du wolltest nicht auf den Anti-Carrie-Zug aufspringen. Du magst Carrie. Ja, ich mag Carrie. Aber es ist schon so, dass man... Das eine ist ja, was der Film für eine Geschichte erzählt. Aber das macht ja den Film nicht schlechter. Also es macht ja auch die Figur nicht schlechter oder den nicht schlechter erzählt oder sowas. Und ich habe das Gefühl, dass viele in der Rezeption des Films sich irgendwie davon vereinnahmen lassen, dass diese Figur halt ihre Flaws hat, ihre Probleme und Schwierigkeiten und Schwächen. Und dann aber sagen, dass die Figur schlecht geschrieben ist oder dass der Film schlecht ist, weil sie schlecht ist. Ja. Aber das ist ja kein Kriterium. Nee, überhaupt nicht. Und ich finde ja auch, also die Carrie wird ja, sie wird halt auch relativ wenig erzählt. Und ich glaube, es spielt da ganz viel mit, dass viele sich halt eigentlich wünschen, dass Charles und Fiona das Paar werden. Weil Fiona als Protagonistin deutlich mehr Tiefe und deutlich mehr Substanz kriegt als Carrie einfach, weil sie eine Backstory kriegt, weil sie Emotionen zeigen darf, weil sie leiden darf und so weiter. Ja. Und natürlich fühlt man dann auch einfach eher mit ihr mit und dann braucht man eine Antagonistin und das kann dann nur die Romanze sein, die eigentliche. Naja, auf jeden Fall haben wir diese Hochzeit und er heiratet tatsächlich Henrietta. Und ihm kommen dann aber Zweifel, weil er Carrie sieht und David macht eigentlich genau das Richtige und opfert sich quasi fürs Team, indem er die Hochzeit sprengt und sagt, so, ich glaube, der Bräutigam hat Zweifel. Aber ist das das Richtige? Also im Kosmos des Films, dramaturgisch, richtig. Ist es gut, Carrie hat ihre Hochzeit auch gemacht und hat sich nach einem Monat wieder getrennt. Besser so als anders? Ich weiß es nicht genau. Ich weiß es nicht. Das ist so schwer zu sagen. Okay, stimmt, man könnte nochmal drüber nachdenken. Aber David hat ja auch versucht, David versucht ja das Richtige zu machen. Ne? Er denkt ja auch drüber nach und er sagt, das ist auch so witzig, wenn er sagt, du hast drei Möglichkeiten. Und dann sagt er ihm zwei und dann fragt Charles um die dritte. Und David so, nein, da ist nichts mehr. Es gibt keine dritte. Und dann hat er ja eigentlich nochmal die dritte Möglichkeit, ist ja eigentlich das wie die erste. Du plässt das Ding ab, das ist ja nichts anderes, was er da macht dann. Aber er nimmt so ein bisschen Schuld auf sich damit, ne? Also Und gibt trotzdem Charles die Möglichkeit zu entscheiden, weil er weiß ja, dass Charles nur versteht, was er sagt. Ja. Und Charles muss übersetzen. Das heißt, Charles hat diese Möglichkeit zu lügen und kann sagen, er wünscht mir alles Gute für die Hochzeit weitermachen. Ja. Weißt du, was ich so richtig scheiße finde? Ja. Keiner in diesem Freundeskreis hat es für nötig befunden, Gebärdensprache zu lernen. Alter, stimmt. Alter, wie scheiße ist das denn? Ja, verletzend. Tatsache. Der sitzt aber so oft daneben und ich fand's total toll zu sehen, weil der Schauspieler wirklich gehörlos ist, dass er ganz viel daneben sitzt und wenn man sich ihn anschaut, dann der Schauspieler in der Rolle oder nicht in der Rolle, weiß ich nicht genau, aber man sieht, dass er keinen blassen Schimmer hat, wo die gerade sind. Er wartet auf sein Zeichen, um seine Sache sagen zu können. Oh, krass. Ja, das hätte man anders inszenieren können. Vor allem, weil das so ein enger Freundeskreis ist. Ja, man weiß, die halten total zusammen und man sieht ja auch, wie sie miteinander interagieren, auch mit David interagieren. Ja. Stimmt, das ist so ein bisschen Flaw. Das ist vielleicht auch die Zeit, aber ja, das ist schade. Es ist eine Freundeskreisgruppe, was soll das? Warum soll man da nicht irgendwie, dann ist ja so drittes Rad am Wagen immer, das ist scheiße. Ja, es ist, das stimmt. Schade, traurig. Ja. Jetzt hast du mir den Film doch noch schlecht gesehen. Oh nein, beziehungsweise nein, natürlich. Ziel erreicht. Nein, und dann kommt die eigentlich ist es eine typische Hochzeitsszene, ne? Da so vorm Altar stehen gelassen, es gibt nochmal einen Schlag, nochmal einen Tumult und Aufregung. Und ich gönne ihr, dass sie ihn richtig niederstrecken darf. Auf jeden Fall. Ich gönne ihr vor allem, dass Fiona dann nochmal sagt, danach, das tut mir echt leid, was da passiert ist. Ja. Und Charles, ey, was hast du dem armen Mädchen angetan? Und dann geht der Film aber auch tatsächlich, Gott sei Dank, wird gar nicht mehr viel gemacht, sondern er geht dann halt wirklich in sein Finale und in die große Romanze und Happy End natürlich. Und das Versprechen, nicht zu heiraten, was ganz schön ist, was ja auch irgendwie zu diesem dann zu diesem Setup passt. Und da haben wir sie, die Nicht-Hochzeit, da haben wir das, was in unserer Social Bubble ständig passiert. Versprichst du mir, mit mir zusammen zu bleiben, aber mich nicht zu heiraten? Yes. Aber man muss ein kleines bisschen sagen, dass er ja die ganze Zeit als Buhmann die Ehe hat. Ja. Er ist einfach nur fucking unfähig, sich zu binden. Ne? Es hat nichts mit der Hochzeit zu tun. Aber offensichtlich ja nicht, weil mit Carrie bleibt er dann zusammen. Und vielleicht auch, weil eben dieses Ding der Hochzeit, dieses und ich spreche da auch so ein bisschen aus eigenem Herzen, weil ich finde Hochzeit auch allein schon wegen diesem ritualisierten sich binden, bin ich eher so, also ich bin noch nicht verheiratet, bin ich eher so, und aber ich habe eine sehr lange Beziehung, bin ich sehr opposed gegenüber Hochzeit. Und war ich schon immer, weil es sich für mich anfühlt wie eine Art selbst auferlegte Geißel, ich weiß nicht, wie man es bezeichnen könnte. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr melodramatisch ausgedrückt. Ja. Aber ich kann da voll mitgehen, was er macht. Also dieses schon sich irgendwie einen Partner wünschen und auch eine Partnerschaft, die lange hält und die eng ist, aber dieses ritualisierte, offiziell machende der Hochzeit trotzdem zu scheuen. Ja. Ja, ich kenne dich ja schon ein paar Jahre und mir war das schon von Anfang an klar, weil du hast immer diesen Vibe gehabt von ich will wenigstens das Gefühl von Freiheit behalten. Ja, genau. Das ist das Entscheidende. Die Illusion von Freiheit muss bestehen bleiben. Das ist es im Grunde. Ich bin auch sehr großer Fan davon zu sagen, hey, wir machen eine offene Beziehung, aber dann trotzdem nicht mit anderen Sex haben. Ganz toll. Großartig. Geil. Oh Gott. Ja. So kennen wir den. Und dann dürfen sie im Regen stehen. Er darf sein klatschnasses weißes Hemd haben. Ja, und sein Oberkörper durchsieht. Und dann versprechen sie sich gegenseitig, dass sie dass das jetzt durchziehen werden, ohne sich zu heiraten, aber es trotzdem irgendwie hinkriegen. Und wir sehen am Schluss die ganz tollen Bilder, die du mir mal am Anfang madig gemacht hast. Die ich wirklich süß finde, weil jeder findet seinen Decke. Und ja, natürlich ist das voll das Klischee. Mm. Aber Scarlett darf den großen Texaner heiraten. Ja, das ist süß. Genau, Fiona landet bei Charles, Prinz Charles. Ja, schade. Tom kriegt keine Kinder, sondern nur einen Hund. Auch okay. Und wie gesagt, Johannes, musst du dir auch angucken, das findet man online, dieses Four Weddings, Red Nose Wedding, bla, irgendwas aus dem Jahr 2017. Okay. Es ist wirklich süß und es ist schön, die alle wieder zusammenzusehen. Alle sind alt geworden und sie haben es wirklich bis auf die Nebendarsteller. Also Bernard und Lydia sind auch wieder da, auch Angus und Laura, wo du gesagt hast, das ist so das generischste Paar überhaupt, die sind auch wieder dabei. Schön. Oh, wie toll. Und dann natürlich Tom, Matthew, Fiona, Scarlett, es sind alle wieder da. Es ist wirklich schön, aber sie sind alle alt geworden, sind alle grau und haben alle erwachsene Kinder. Ach, schön. Also man muss schon sagen, dass das Writing von Richard Curtis der absolute Hammer ist. Und alleine in der Hochzeit, am Ende, wenn Carrie ihm sagt, wenn dir eine Frage gestellt wird, sag einfach I do. Das, was man bei einer Hochzeit macht. Und dann die Frage ist, liebst du wirklich jemanden anders? Ja. Und er nur noch sagen muss, I do. Das ist geniales Writing. Auf jeden Fall, total. Curtis selbst hat ja gesagt, dass er sehr dankbar ist für den Einfluss von Mike Newell. Dass Richard Curtis hat gesagt, wo ich herkomme, es ist das Wichtigste, es lustig zu machen. Und das hat er auch gemacht bei Blackadder. Ja. Voll mit Humor packen, ganz viele witzige Sachen. Ja. Was Mike in diesem Film dazu gebracht hat, ist den Realismus. Dem war es unglaublich wichtig, dass jeder Charakter irgendwie ein Stück Leben hat, eine Geschichte und eben nicht nur Witzobjekt ist. Und ich glaube, diese Kombination, das ist natürlich so eine Traumpaarung für Romantic Comedy. Natürlich. Und Richard Curtis ist ein großartiger Autor für Comedy. Mhm. Mike Newell offensichtlich für Romantik ein großartiger Regisseur. Ja. Und dann haben wir hier wirklich eine Traumhochzeit in diesem Moment, wo das genau perfekt zusammenpasst. Und das ist genau das, was halt eine Rom-Com soll. Du hast deine Ahs und du hast deine Ja. Und ich habe nicht übertrieben. Ich halt, das ist wirklich mein liebste Rom-Com. generell, der gesamten Filmgeschichte. Okay. Und ich habe jetzt nochmal, als ich den nochmal geguckt habe, es war wieder so, ich habe einfach wieder verstanden, und ich habe den auch nochmal zweimal geguckt, ne? Ach, wie süß. Weil ich wirklich verstanden habe, wieder, warum mich dieser Film damals so begeistert hat, warum er mich immer noch so begeistert. Und dann habe ich ihn irgendwann nochmal einfach so angemacht, wo ich im Zug, genau, ich war im Zug und habe so halb vor mich hingedöst und wusste, die verdauert noch ein bisschen. Da habe ich gedacht, ach, ich gucke einfach noch eine halbe Stunde für Hochzeit in einem Todesfall, weil es einfach so schön ist. Mhm. Und ach man, bin kein Rom-Com-Fan und das ist eine fantastische Rom-Com. Ich stelle mir gerade vor, wie du mit 70, 75 oder sowas, dein Körper macht nicht mehr so richtig mit. Du läufst nicht mehr die ganzen Strecken durch die Wälder. Aber das, was dir noch bleibt, ist Four Weddings and a Funeral. Ja, auf jeden Fall. Das mache ich jetzt sonntags immer an. So. Genau, das kann ich mir voll gut vorstellen. So stelle ich mir ein würdevolles Alter vor. Mit dieser britischen Komödie, die dann 60 Jahre alt ist. Ja, wo alle sagen, um Gottes Willen, da sind ja so viele Probleme. Es ist so problematisch inszeniert, was wir heute nicht wissen. Ja, was das Pendant wäre, wenn unsere Eltern einmal im Jahr die Feuerzangenbowle geguckt hätten. Ja. Oder so. Ja. Oder einmal in der Woche. Genau. Ja. Wollen wir einfach mal rüberspringen zu unserer Top-3-Liste? Ja, das machen wir. Unsere Top 3. Unsere Top-3-Liste, die diesmal gar keine richtige Top 3 ist, weil ich habe zu Johannes gesagt, ich will 2 Weddings and a Funeral, weil es dürfen ja nur 3 Dinger sein. Ja. Und keine Ahnung, sortier es, wie du möchtest. Ich habe auf jeden Fall 2 Hochzeiten und einen Todesfall. Und dann hätte ich ja den Todesfall als erstes gerne von dir. Beziehungsweise ich muss, ne? Ja, du musst. Ah, fuck. Ich nehme einfach Harold und Maude. Weil ich das liebe. Die aus Hobby sitzen die bei Funerals. Einfach so. Fantastisch. Aus unterschiedlichen Gründen. Er hat einfach ein morbides Bewusstsein und sie findet einfach das Friedlichste auf der ganzen Welt, da zu sitzen und sich das anzuschauen. Und darüber lernen die sich kennen, ne? Ja. Der jugendliche Harold und die fast 80-jährige Maude. Ja, und Beerdigung als Unterhaltung. Ja. Meine Beerdigung ist weniger unterhaltsam. Es ist Wer hat Angst vor Virginia Woolf? Über den ich schon mehrmals gesprochen habe, wo eine zutiefst toxische Beziehung gezeigt wird, die aber auch irgendwie so ihre glücklichen Momente hat. Und der glückliche Moment steht vor allem darin, dass sich das Ehepaar einen Sohn vorgestellt hat und sich die ganze Zeit Geschichten von diesem vermeintlichen Sohn erzählt. Oh, und in einem tiefen Streit beschließt der Mann dann, den Sohn umzubringen und erzählt von einem Autounfall. Und die hatten offensichtlich so, die haben so eine Art unausgesprochenen Pakt, dass jeder das Spiel des anderen mitspielt. Das heißt, wenn er von dem Autounfall erzählt, muss sie mitspielen und das akzeptieren, dass der Sohn gestorben ist. Und dann hält der Mann eine Predigt, wo er den Sohn zu Grabe trägt, während ein anderes Paar da ist und zum ersten Mal versteht, dass die Geschichte von dem Sohn überhaupt nur erfunden waren. Oh mein Gott. Großartiger Film, den ich dir unbedingt irgendwann mal geben muss. Ja, bitte. Das klingt gerade total abgefuckt, seltsam, aber auch richtig gut. Krass. Okay, ich habe Hochzeiten. Ja, 2 Hochzeiten möchte ich von dir. Und zwar hätte ich Royal Wedding, Fred Astaire. Das Wedding ist überhaupt nicht wichtig, aber ich muss diesen Film einfach reinbringen, weil Fred Astaire das erste Mal dort an der Decke tanzt. Und man sich damals, wie heute eigentlich auch, weil man denkt, damals kann das noch gar nicht möglich gewesen sein, man sich fragt, wie schafft er das, so mühelos die Wand hochzulaufen und an der Decke dann zu sein und zu tanzen. Das ist dieses Hexenhausprinzip, dass sich das Set einmal mitdreht. Das ist total cool ästhetisch. Es ist unglaublich geil. Ja, der Film heißt einfach Royal Wedding. Es geht um irgendeine Hochzeit. Okay, Fred Astaire ist verliebt und tanzt, weil er verliebt ist, an der Decke. Es ist super toll. Meine erste Hochzeit ist Beetlejuice, der ja bald eine Fortsetzung auch kriegt, wo es eine ganz tolle Szene gibt, wo Beetlejuice eine junge Dame, gespielt von Winona Ryder, zu einer Hochzeit zwingt. Und es ist eine wirklich bizarre Hochzeit, wo diese ganzen Geister und Dämonen irgendwie so, diese Möbel kann er ja verzaubern, dass sie sich bewegen wie Geister, aus dem Hintergrund dazukommen und so ein wirklich bizarrer Priester die Predigt hält. Und eine sehr merkwürdige Hochzeit von Tim Burton. Ich meine, mehr braucht man dazu nicht zu sagen. Großartig. Trauen wir uns jetzt 3-mal hintereinander Beetlejuice zu sagen? Nein. Okay. So, dann hätte ich noch eine Hochzeit. Und zwar hätte ich die Hochzeit aus Coming to America. Wie heißt er im Deutschen? Den Prinz aus Zamunda. Ah, ja. Da gibt's eine Hochzeit. Ganz am Ende. Oh. Er geht doch nur nach Amerika. Die arrangiert doch Hochzeit und dann ist es doch die Kellnerin. Genau. Ja, und alle sind glücklich. Das ist so süß, weil er kommt ja nur nach Amerika, weil er eine Frau finden will und verschweigen will, dass er reich ist, weil er das Gefühl hat, die wollen doch alle dann nur deswegen mit mir irgendwie zusammen sein und ich will nicht einfach irgendeine arrangierte Hochzeit haben. Aber seine Eltern wollen natürlich eine arrangierte Hochzeit, weil das irgendwie in diesem Reich, aus dem er kommt, Zamunda, so üblich ist. Und dann wird er wieder zurückgeholt von seinen Eltern und gezwungen, diese Hochzeit durchzuführen. Und dann, wenn er den Schleier hebt, ist es Gott sei Dank eben die richtige, die er die ganze Zeit haben will und nicht die, die ihm aufgezwungen werden sollte. Ja, das ist so süß. Ja, okay, das ist wirklich süß. Mein Platz 1 an The Graduate, die Reifeprüfung. Tut mir leid. Ich habe ihn auch drin tatsächlich gehabt als Option, weil ich tatsächlich die Hochzeit, es ist ein Klassiker. Ist so absurd, aber so ein Klassiker. Ich finde, wie er da steht und an diese Scheibe klopft, wirklich sehr seltsam, muss ich sagen. Wunderbare Hochzeit. Oh. Das Crash. Und dann, wie er mit dem Kreuz die Tür zumacht und das Ganze ist ein Symbol dafür, wie sie Schluss machen mit diesen christlichen Bräuchen und so weiter. Es ist toll und einfach. Und dann im Bus sitzen und denken, Elaine! Ja, oh Elaine. Gott, das ist Elaine. Und dann hauen sie ab und sitzen in diesem Bus hinten und wissen jetzt auch nichts mehr anzufangen mit ihrem Leben. Was ich liebe dieses Ende. Und ich liebe auch diesen Film. Wir haben eine tolle Diskussion über die Reifeprüfung. Johannes mag diesen Film nicht. Nein, Wir haben sehr lange drüber gestritten. Ganz schrecklicher Film. Ja. Okay. Ja, raus aus unserer Liste wieder in unseren Film hinein. Das war unsere Top 3. Kommen wir zu einem kleinen Fazit. Ich habe mein Fazit ja eigentlich schon gemacht, deswegen überlasse ich dir erstmal die letzten Worte, bevor ich noch einmal droppe, dass es die beste Rom-Com aller Zeiten ist. Es ist die beste Rom-Com aller Zeiten. Nein. Du bist meiner Meinung? Es ist knapp mit 10 Things I Hate About You. Oh wow, okay, krass. Und auch 90er. Ja, 90er, die haben es drauf gehabt, was das betrifft. Ja, die 90er hatten die Romcoms echt drauf. Ja. Cool, darauf können wir uns doch mal die Hand geben. Es ist großartig. Guckt euch den Film wieder und wieder und wieder an. Gerne zu jeder Hochzeit und vielleicht nicht unbedingt zu jedem Todesfall, aber naja. Oh Gott, warum habe ich das gesagt? Was tust du? Ich weiß nicht. Wenn ihr wissen wollt, was Johannes mir gibt, welchen Todesfall ich von Johannes nächste Woche kriege, bleibt dran, das erfahrt ihr nämlich nach dem Jingle. Ansonsten euch vielen Dank fürs Zuhören. Ja, und vielen Dank, Plur, dass du den Film angeschaut hast. Vielen Dank, dass ich dir den Film geben durfte. Verdammt. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao. Ciao. So, was haben wir denn noch, Plur? Wir haben einen Publikumswunsch. Komm mal ein bisschen ins Mikro ran. Du bist so weit weggerutscht jetzt. Uns wurde ein Film angetragen, den wir beide noch nicht gesehen haben. Ich habe ihn nicht gesehen. Nein, ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Keine Ahnung, was da auf uns wartet, weil ich muss sagen, ich habe ihn immer gemieden. Ja. Also das Musical war ja irgendwie da. Mamma Mia. Es geht um Mamma Mia. Mamma Mia aus dem Jahr 2008 und ein Musical, ein Rom-Com-Musical mit ganz vielen ABBA-Songs. Und da ich kein ABBA-Fan bin, habe ich ihn auch gemieden bis jetzt. Ja. Er wurde an uns herangetragen von einer nicht benannten Person, die gesagt hat, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber die Aussage war ungefähr, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich will, dass ihr beiden Zyniker darüber redet. Ihr redet den doch sowieso nur schlecht. Ich bin sehr gespannt, keine Ahnung. Unser Ruf eilt uns voraus. Ja. Dabei sind wir eigentlich, wir sind so gemein sind wir doch gar nicht. Und für Musicals finden wir doch auch meistens einen Softspot. Ich finde für Musicals total einen Softspot. Allerdings muss ich sagen, dass ich bei dem Musical hatte ich immer den Eindruck, naja, das wird doch bestimmt irgendwie so ein ganz lamer Excuse, einfach nur für wir hauen halt einen Haufen ABBA-Songs aneinander. Und dann, wenn so eine Story nicht existiert und so, vielleicht ist das dann nicht so geil. Keine Ahnung. Das war also, halt so mein Gedanke. Ja. Deswegen habe ich es nie geguckt. Ich erwarte was sehr Kitschiges. Ich mag öfter mal auch Kitsch. Ich kann mit Kitsch auch was anfangen. Ja, aber kann das ein bisschen auch mit sich bringen dann. Ja. Mal schauen. Also wir freuen uns auf jeden Fall. Nächste Woche gibt es einen Publikumswunsch und wir werden dann gemeinsam herausfinden, ob es ein Muss-man-sehen-Film ist. Jetzt hätte ich fast gesagt, aber der Film. Aber es ist nicht aber der Film, sondern es ist Mamma Mia, das Musical aus dem Jahr 2008. Ja, also dann schaut euch das Ding an. Habt Spaß und wir sehen uns, hören uns nächste Woche. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao.